Schatz mag keine Shows. Mein Schatz findet Mode doof. Mein Schatz sorgt sich nur um mich. Mein Schatz macht sich nichts aus Autos und Rennen. Mein Schatz muss keine hochtrabenden Orte kennen. Der Stil ist nicht ihr Stil, und selbst Lana Turner gefiel mit ihrem Lächeln ihr nicht. Mein Schatz sorgt sich nicht, ich weiß. Mein Schatz sorgt sich nur um mich. Schatz mag keine Shows und sie findet auch Mode doof. Sie sorgt sich um mich. Mein Schatz macht sich nichts aus Autos und Rennen. Mein Schatz muss keine hochtrabenden Orte kennen. Die kleine Liz Taylor ist nicht ihr Stil, und selbst Liberals Lächeln gefiel ihr ganz und gar doch nicht. Ihr ganz und gar nicht. Was ist los mit meinem Schatz, frage ich mich. Mein Schatz sorgt sich nur um. Mein Schatz sorgt sich nur um. Mein Schatz sorgt sich nur um.